Judäa, auf den Spuren der Urchristen. Jerusalem, 30 nach Christus. Es ist kurz vor dem Passafest des Jahres 30 nach Christus. Unzählige jüdische Pilger sind auf dem Weg nach Jerusalem, um hier zusammen mit anderen Gläubigen dieses hohe jüdische Fest zu feiern. Passa gilt neben dem Wochenfest, jüdisch Schawut, und Sukkot, dem Laubhüttenfest, als einer der wichtigsten jüdischen Feiertage. Die Wallfahrer wollen zusammen mit ihren Glaubensbrüdern auf den Tempelberg ziehen und dort ein Opferlamm darbringen. Eine Tradition, die das Volk an den Auszug aus Ägypten, also an die Befreiung der Israeliten aus der Knechtschaft erinnert, mit der sie als eigenes Volk in die Geschichte eintraten. Der Tempel wird bereits rund 50 Jahre zuvor von König Herodes dem Großen prachtvoll ausgebaut. Bedenkt man, dass das Judentum von den Römern zwar geduldet wird, jedoch nicht als offizielle Staatsreligion gilt, ist es eher verwunderlich, dass Herodes dieses Bauvorhaben genehmigt wird. Allein dem Umstand, dass ihn seit seiner frühesten Kindheit eine enge Freundschaft mit dem römischen Kaiser Augustus verbindet, hat er dieses Privileg zu verdanken. Über 140.000 Quadratmeter umfasst der gigantische Tempel bei seiner Fertigstellung. Erbaut von über 1.000 Priestern, die der König zu Baumeistern ausbilden lässt. Denn der Tradition gemäß dürfen keine unreinen Hände an den Bauarbeiten mitwirken. Auch sonst hält sich Herodes der Große streng an die rituellen Vorschriften des Judentums. Trotz aller Pracht, die den Tempel ziert, werden keine menschlichen Abbilder geschaffen, weder in Form von Skulpturen noch in Form von Bildern. Auch Jesus, ein Wanderprediger aus Galiläa, will hier, 30 nach Christus, im Tempel von Jerusalem das Passafest feiern. Neugierige säumen die Straßen. Sie begrüßen die Pilger laut jubelnd und winken ihnen mit Palmzweigen zu. Hosianna, gesegnet, der da kommt im Namen des Herrn. Dieser Ruf schallt den Wallfahrern allerorts entgegen. Und so wird auch Jesus empfangen, als er in Begleitung seiner Jünger auf einem Esel in die Stadt reitet. König Herodes Antipas, dem Sohn des inzwischen verstorbenen Herodes des Großen, der ebenfalls in Jerusalem weilt, ist die Situation nicht geheuer. Mehrmals wurde ihm in den letzten Wochen von diesem Jesus, einem Wanderprediger, der sich für den Messias, den Sohn Gottes, hält, berichtet. Blinde sollen durch das Auflegen seiner Hände ihr Augenlicht zurückerlangen. Lahme sollen wieder gehen können. Wasser verwandelt er in Wein, und mit 2 Fischen und 5 Broten soll er 5.000 Menschen gesättigt haben. All das kommt Herodes sehr suspekt vor. Doch da Jesus und seine Begleiter nach Bethanien weiterziehen und sich nicht in Jerusalem niederlassen, wird zunächst einmal nichts gegen die Männer unternommen. Während der Vorbereitungen auf das Passafest spitzt sich die Situation allerdings zu. Tag für Tag kommt Jesus nach Jerusalem, um dort im Tempel zu lehren. Er verkündet das Wort Gottes, völlig ungeachtet dessen, dass die jüdischen Schriftgelehrten ihm jegliche Lehrkompetenz aberkennen. Immer wieder kommt es deshalb zu Zusammenstößen zwischen Jesus und den Tempelaufsehern. Dennoch lässt ihn der hohe Priester gewähren, auch als er die Missstände im Tempel anprangert. Jesus ist erbost darüber, dass in einem Hause Gottes Handel getrieben und Geldgeschäfte getätigt werden. Lautstark vertreibt er deshalb die Händler aus dem Tempel. Erst jetzt greift die Tempelwache ein. Was danach passiert, ist schwer zu sagen. Schenkt man dem Neuen Testament Glauben, zieht sich Jesus mit seinen Jüngern zurück, um das Abendmahl zu feiern. Die darauf folgende Nacht will er betend im Garten Gethsemane verbringen. Doch die Nachtruhe ist nur von kurzer Dauer. Plötzlich stürmt eine Gruppe von Tempelwächtern in den Garten, in ihrem Gefolge eine römische Kohorte und Judas Iskariot, einer der Jünger. Der tritt auf Jesus zu und küsst ihn. Für die Soldaten ist das entscheidende Zeichen. Sie nehmen Jesus gefangen und führen ihn dem Hohen Rat der jüdischen Gemeinde vor, der ihn nach einem Verhör für schuldig befindet, sich als Messias, Sohn Gottes und König der Juden auszugeben. Da der Hohe Rat nur eine religiöse Instanz ist und keine weltlichen Urteile sprechen darf, wird Jesus dem römischen Statthalter Pontius Pilatus vorgeführt. Aber der interessiert sich zunächst nicht sonderlich für die Vorwürfe, die der Hohe Rat gegen Jesus erhebt. Und als er im Laufe der Vernehmung erfährt, dass Jesus aus Galiläa stammt, lässt er in kurzer Hand zu König Herodes Antipas bringen, der selbst Jude ist und in diesem Fall besser beurteilen kann, ob Jesus auch nach weltlichem Recht schuldig zu sprechen ist. Herodes ist erfreut darüber, dass Pilatus ihm diese Aufgabe überträgt, und will Jesus prüfen. Er verlangt, ein Wunder zu sehen. Doch Jesus reagiert nicht, und selbst auf Fragen gibt er keine Antwort. Für Herodes ist das der Beweis, dass der Heilsversprecher aus Galiläa ein Hochstapler ist, von dem keine Gefahr ausgeht. Er verspottet ihn und schickt ihn zurück. Nun ist es an Pontius Pilatus, über Jesus zu richten. Aber auch bei einer erneuten Vernehmung kann der römische Prokurator kein Vergehen ausmachen, das nach seinem Rechtsempfinden die Todesstrafe rechtfertigt. Da er die Juden nicht gegen sich aufbringen will, schlägt er dem Hohen Rat vor, Jesus nach einer Bestrafung wieder freizulassen. Denn zum Passafest ist es üblich, dass die Römer einen verurteilten Juden begnadigen. Pilatus könnte Jesus also zum Tode verurteilen und ihn direkt danach wieder freisprechen. Damit hätte er dem Wunsch der Juden entsprochen, ohne das Urteil vollstrecken zu müssen. Doch das jüdische Volk entscheidet anders. Barabbas, ein Mörder, ein Schwerverbrecher, soll begnadigt werden. Jesus hingegen wollen sie am Kreuz sehen. Und so kommt es. Noch am selben Tag wird Jesus ans Kreuz geschlagen. Danach kehrt erst einmal Ruhe in Jerusalem ein. Die enttäuschten Jünger Jesu ziehen sich in ihre galiläischen Dörfer zurück und gehen ihrem früheren Leben nach. Nur einen lässt das Erlebte nicht mehr los: Petrus. Er glaubt an die Worte Jesu, daran, dass er der Sohn Gottes, der erwartete Messias war. Und so überzeugt er auch die anderen Jünger davon, nicht einfach zu resignieren. Er fordert sie auf, nach Jerusalem zurückzukehren und dort ihren Glauben weiter zu verbreiten. Die Jünger, die hier ihre alte Gemeinschaft aufleben lassen, unterscheiden sich kaum von den anderen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde. Sie besuchen den Tempel, achten die rituellen jüdischen Gesetze und ordnen sich dem Hohen Rat unter. Nur in einem Punkt vertreten sie eine andere Meinung. Der Messias, auf den die anderen Juden noch warten, war für sie schon da. Und sie gehen noch einen Schritt weiter. Sie fühlen sich als die Auserwählten des Herrn, das wahre Gottesvolk. Da es sich zunächst nur um wenige Männer handelt, die diesen Glauben vertreten, sich regelmäßig zum Gebet treffen und gemeinsam das Abendmahl feiern, fallen sie in Jerusalem kaum auf und werden von den meisten als unbedeutende Sekte belächelt. Erst als sie auch im öffentlichen Leben in Erscheinung treten, Kranken und Schwachen helfen und die Nächstenliebe, die Jesus gepredigt hatte, in die Tat umsetzen, ziehen die Jünger die Aufmerksamkeit der Gemeinde auf sich. Und so schließen sich den Judenchristen, wie die Gemeinschaft genannt wird, immer mehr Männer an, die sich nun sehr offensiv daran machen, ihren Glauben zu verbreiten. So kommt es, dass um das Jahr 40 nach Christus ein Mann im Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung steht, der erstmals deutlich für eine Abspaltung der Christen von den Juden eintritt, die althergebrachten Rituale in Frage stellt und das bevorstehende Ende des jüdischen Tempels von Jerusalem voraussagt. Sein Name ist Stephanus. Als der Hohe Rat der Juden davon erfährt, ist die Aufregung groß. Stephanus wird gefangen genommen und verhört. Doch anstatt Versöhnung mit den Juden zu suchen, macht Stephanus alles noch viel schlimmer. Er wirft dem Hohen Rat vor, den Messias nicht erkannt zu haben und für dessen Verurteilung verantwortlich zu sein. Damit ist das Maß voll. Stephanus wird vor die Tore der Stadt getrieben und gesteinigt. Erst jetzt erkennen sowohl die Juden als auch die römischen Besatzer, welche Bedrohung für die öffentliche Ruhe und Ordnung von den Christen ausgeht. Die gezielte Vertreibung der Christen aus Jerusalem beginnt. Doch trotz der Gewalt, mit der gegen die junge Glaubensgemeinschaft vorgegangen wird, halten die Christen an ihrer Überzeugung fest. Auch die Enthauptung ihres Gemeindevorstehers Jakobus kann daran nichts ändern. Es tritt sogar das Gegenteil dessen ein, was sich Römer und Juden erhoffen. Anstatt klein beizugeben und sich wieder der jüdischen Tradition unterzuordnen, verbreiten die Christen ihren Glauben in allen Teilen des römischen Imperiums. Selbst Männer, die sich zunächst an der Christenvertreibung beteiligt hatten, wie beispielsweise Saulus, der einer strenggläubigen jüdischen Familie entstammt und das römische Bürgerrecht besitzt, treten plötzlich zum neuen Glauben über. Als christlicher Missionar wird er unter dem Namen Paulus in die Geschichte eingehen. Er ist der Erste, der auch nichtjüdische Heiden für den christlichen Glauben begeistert und damit ein klares Zeichen setzt. Das Christentum ist kein Teil des Judentums mehr, sondern eine eigenständige Religion. Seine Missionstätigkeit führt ihn unter anderem nach Kleinasien, wo er die ersten christlichen Gemeinden gründet. Sein Briefwechsel mit den jungen Gemeinden in Korinth, Galatien, Philippi, Thessaloniki und Philemon wird ein wichtiger Bestandteil des Neuen Testaments werden. Dem Großteil der römischen Bevölkerung sind die Christen allerdings ein Dorn im Auge, denn Nächstenliebe und Bescheidenheit passen nicht in das Bild der lebensfrohen römischen Oberschicht. Dort versteht man nicht, weshalb sich die Christen lieber zum gemeinsamen Gebet treffen, als sich an den Spielen im Kolosseum oder den Wagenrennen im Circus Maximus zu erfreuen. 64 nach Christus spitzt sich die Situation dramatisch zu. Rom brennt. Innerhalb kürzester Zeit wird der größte Teil der Stadt von einer unbeschreiblichen Feuersbrunst zerstört. Und Nero, der Kaiser, den das Volk für verrückt hält, gerät ins Fadenkreuz der Kritik. Hat er das Feuer etwa selbst gelegt? Um alle Schuld von sich zu weisen, bezichtigt Nero kurzerhand die Christen der Brandstiftung. Das Volk ist aufgebracht. Innerhalb kürzester Zeit werden Hunderte von Christen verhaftet, gefoltert und umgebracht, völlig egal, ob es sich dabei um Männer, Frauen oder Kinder handelt. Wer den römischen Schergen in die Hände fällt, hat sein Leben verwirkt. Die Grausamkeiten kennen dabei keine Grenzen. Im Kolosseum werden die Christen wilden Tieren vorgeworfen oder als lebende Fackeln in Brand gesteckt. Wahrscheinlich kommt auch Paulus in diesen Tagen in Rom zu Tode. Die Christen leben von nun an in Angst und Schrecken. Als sich das brutale Vorgehen Neros herumspricht, kommt es auch in anderen Teilen des Römischen Reichs zu Übergriffen. Gemeinsame Gebete können nur noch heimlich stattfinden. Als Erkennungszeichen dient den Christen ein stilisierter Fisch. Dieses Zeichen der Urchristen geht auf den griechischen Satz »Jesus Christos, Gottes Sohn, Erlöser« zurück. Reiht man die Anfangsbuchstaben der Wörter im Griechischen aneinander, erhält man das Wort »Ichthys«, zu Deutsch »Fisch«. Doch nicht alle römischen Kaiser sind so grausam wie Nero. Trajan, der von 98 bis 117 das Römische Reich regiert, verfügt, dass alle Übergriffe auf Christen eingestellt werden müssen und anonymen Anzeigen nicht nachgegangen werden darf. Er will damit jedoch nicht etwa das Christentum fördern, sondern vielmehr verhindern, dass zum Tode verurteilte Christen als Märtyrer verehrt werden und damit der Zusammenhalt innerhalb der jungen Gemeinde noch mehr gestärkt wird. Bis die Christen jedoch als Religionsgemeinschaft anerkannt werden und ihren Glauben öffentlich und legal zelebrieren dürfen, sollten noch über 2 Jahrhunderte vergehen. Immer wieder regieren in dieser Zeit Despoten, die den Christen das Leben zur Hölle machen und Neros Grausamkeiten in nichts nachstehen. So erlässt beispielsweise Mark Aurel, Mitte des 2. Jahrhunderts römischer Kaiser, ein Dekret, das besagt, dass Verurteilte anstelle von Gladiatoren für die Spiele im Zirkus eingesetzt werden dürfen. Obwohl dieser Erlass für alle Verurteilten gilt, wird er hauptsächlich auf die Christen angewendet, die nun massiv von der römischen Bevölkerung gehetzt und denunziert werden. Erst im 4. Jahrhundert unter Konstantin dem Großen wird das Christentum den traditionellen Kulten im römischen Imperium gleichgestellt. Seither hat es einen Siegeszug in der Welt angetreten und gehört heute mit über 2 Milliarden Gläubigen